Flüchte voll Sehnsucht ins Weite. Wo bleibst du, mein Liebster, wo weinst du so lang? Nicht Ruhe lässt mich des Herzens Drang. Ach, kennst du, mein Liebster, doch heute? Ach, kennst du, mein Grüßt mir die tausendmal. Bis ich nach bei der Liebe